Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zur mittlerweile 13. Folge vom Lockbuch Legalisierung. Willkommen zur 13. Folge vom Lockbuch Legalisierung. Heute mit einer ganz besonderen und besonders schönen Folge. Ich habe nämlich einen Interviewpartner, den Markus Berger. Moin, moin, Markus. Moin, moin, lieber Jan. Moin, moin, liebe Zuhörer. Markus, du veranstaltest ja einen Kongress, die NTO Vision. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat. Blätter aus Berlin. Ja, den veranstalte ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit dem Oder vom Magazin Entheogene Blätter beiden Kongresse veranstaltet. Wir haben die Entheovision 2003 ins Leben gerufen, 10 Jahre ganz genau. Und deswegen freuen wir uns dieses Jahr 10-jährigen Geburtstag 2003 mit dem 5. Kongress Entheovision. 10 Jahre ganz genau. Wir nennen es immer der Fachkongress Wissenschaftlichen Geburtstag. Ja, das hört sich mit dem 5. an, ist es eigentlich auch. Aber wir nennen es immer der Fachkongress Wissenschaftlicher Psychonautik. Ja, das hört sich sehr hochgestochen an, Wahrheit ist es auch. Großer, aber viel weniger Wissenschaft. Alle sich jetzt auf den ersten Blick so anhört. In Wahrheit ist es ein großer Psychonautenkongress, eine Party für alle an den Psychoaktiver interessiert. Die Psychonautik, ich hatte ja in der DEA-Folge 15 eine Zuschauerfrage zu genau dieser Geschichte oder zu einer ähnlichen Fragestellung beantwortet. Was ist die Psychonautik? Ja, die Psychonautik ist ein Lebensstil. Letztlich ich habe gerade eine Frage gestellt, aber ich habe hier ein Internet-Connection-Problem. Du bist aber wieder da. Aber auch der Art und Weise, wie ich mein Leben dann muss ich ja mal eben wieder machen, Achtung. Wie ich meine Existenz zu leben pflege. Warte, stopp. Ja, also Markus, du hast gerade Psychonautik gesagt, ist das Thema des Kongresses. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Begriff. Es geht nicht unbedingt nur um die Psychonautik, ich hatte ja in der DEA-Folge 15, glaube ich, eine Zuschauerfrage zu genau dieser Geschichte oder zu einer ähnlichen Fragestellung beantwortet. Was ist die naturphilosophische Richtung, die auf der Welt sich ein Lebensstil. Letztlich das ist Ganze Frage auf unsere modernere Sprache adaptiert, aber auch der Art und Weise, wie ich mein Leben mit der Sprache der psychoaktiven Drogen oder wie ich meine Existenz zu leben pflege. War vielleicht ein bisschen kompliziert. Es geht Psychonautik ist letztlich die veränderte oder mit veränderten Bewusstseinszuständen. Es geht nicht unbedingt nur um Substanzen, die man sich einklingt, um dann und auf der Entheovision wird es natürlich auch eine Idee um Rekarnation, also für alle Händler. Letztlich ist die Psychonautik eine Naturphilosophie. Der Geist ist natürlich da, der Welt, die sich als Schamanismus in Vortrag halten. Und das Ganze auf unsere und modernere Sprache adaptiert, lässt sich halt eben ganz besonders gut mit der Sprache der psychoaktiven Drogen auch gehört. Also war vielleicht ein bisschen kompliziert, jetzt Psychonautik ist letztlich die Beschäftigung mit veränderten Bewusstseinszuständen und auch natürlich mit psychoaktiven Substanzen. Ja, also wir haben natürlich unseren Wenn man auf die Liste der Vortragenden schaut, dann sieht man ja auch wirklich Referenten aus allen möglichen Bereichen. Willst du vielleicht da mal ein paar nennen? Psychedelik, der also wir haben natürlich Ralf Metzner, hat also damals die legendären Psilocybin-Projekte mit Timothy Leary, der Psychedelik, der Psychonautik durchgeführt. Ralf Metzner hat damals die legendären Psilocybin-Projekte und seitdem ist er ja also im Grunde Richard Alpert die Referenz ja dafür in den beiden auch von Harvard geflogen. Den haben wir also und seitdem in der allerersten Malerrunde Vision, da sind wir auch ganz besonders stolz die auf. Die Referenz ein gebürtiger Berliner, den haben wir also gewinnen können zum allerersten Mal auf Vorragend Deutsch, da sind wir auch ganz besonders stolz auf. Übrigens ist Ralf Metzner ein gebürtiger. Dann haben wir den Jochen Garz dabei, eine Ikone der Psilocybin-Forschung, Deutsch, ein weltberühmter Forscher aus der ehemaligen WNR. Dann haben wir den Jochen Garz dabei, eine Ikone der Dann haben wir den Franz Xaver Vollenweider aus der Schweiz, den Thorsten Passi, den Rolf Ferres, allesamt akademisch. Dann haben wir den Franz Xaver Vollenweider aus der Schweiz, den Thorsten Passi, den Rolf Ferres, Wolfgang Bauer wird natürlich dabei sein, der ist ja auf jeder Entheovision dabei. Dann haben wir den Arno Adelaar, der ist noch da, zum Hanfbereich Ayahuasca. Wolfgang Bauer wird natürlich dabei sein, der ist ja auf jeder Entheovision dabei gewesen. Wer ist noch da? Zum Hanfbereich haben wir natürlich auch was, deine Hörer sind ja zum größten Teil Hänfling, haben den Steffen Geier, den Max. Ja, natürlich haben wir eine Website, www.entheovision.de. Also quasi für den Botaniker bis zum Politiker da hat jemand was. Gesamte kann man denn irgendwo schon die endgültige Planung ansehen für den ganzen Kongress? Alles schon komplett um ja, natürlich haben wir eine Website, www.entheovision.de oder auch da ist das gesamte Programm, da sind alle Referenten mit Vita, mit Foto. Also wir haben 2003 den Kongress ins Leben gerufen. Erzähl doch mal, du hast erzählt, das sich der Kongress vor ein paar Jahren entwickelt hat? Hat er sich auch weiterentwickelt? Haben sich Dinge geändert? Wie sieht das heute aus, wenn man da vorbeikommt? Auf was muss man sich einstellen? Da bin ich eben Redaktionsmitglied. Also wir haben 2003 den Kongress ins Leben gerufen. Das resultiert aus unserer Arbeit an der Fachzeitschrift, weil die ja so komprimiert auf einem Punkt selten alle zusammen verlegen. Da bin ich eben Redaktionsmitglied. Wir haben sich auch überlegt, wir müssen diese ganzen Leute einfach zusammenholen und denen das Land geben. Und dann haben wir uns das einfach so aufgebaut, weil die ja so komprimiert auf einem Punkt selten alle zusammen sind. Und entwickelt hat sich die Geschichte natürlich. Ich war auf der normalen psychoaktiver Fan aus Deutschland. Danach gab es noch die 3 und die 4 in der Zeit, als ich ganz schlimm krank war und gar nicht da sein konnte. Was da jetzt genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, dass wir sehen, die Psychonautik wird immer danach, ja, gab es noch die 3 und die 4 in der Zeit, immer mehr akzeptiert, krank war und gar nicht da sein konnte. Was da jetzt genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Die Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, dass wir sehen, die Psychonautik wird immer ernsthaft sich mit der Thematik Psychonautik ist immer mehr akzeptiert. Es gibt immer mehr Menschen in der Gesellschaft, die sich dafür interessieren. Die Zielgruppe wandelt sich auch. Also wir haben sowohl Menschen über 50, die also da ernsthaft sich wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzen, als auch die jungen Bonraucher von ein paar 20 Jahren, die halt eben da auch. Also 2 Tage, natürlich ist die Entheo-Vision immer. Wir haben über 20 Referenten. Dabei ist es eben, ich habe auf der Homepage auch gesehen, es gibt Verpflegung, kannst du vielleicht dazu sagen, und der ganze Kongress ist ja auch zweitägig. Ich habe schon Vorschläge, wo man hinkommt. Also 2 Tage, natürlich, Gottes Willen, das stimmt. Dabei ist es eben nicht so, dass Workshop mit Jochen Garn Vorträge. Also in 2 Tagen wird einiges geboten. Wir haben im Caterwanderung von der Bayerischen Garten aus, in dem Garn statt, Gottes Willen, das stimmt nicht. Auch Pilzessen Workshop kann sich 2 Tage nicht. Wir haben diverse Bars Workshop mit Jochen Garn. Also in 2 Tagen wird einiges geboten. Wir haben im Catering, das geht vom Bayerischen Garten aus. Ja, und schlafen kann man in dem, was ja stattfindet. Wir haben also da Essen unfassbare Anzahl von Hotels. Wir haben diverse Bars, wo man sich mit Getränken eindecken kann. Zum Beispiel die Bauwagenstadt Space Green Beats, das ist eigentlich so das für Bar von Nachtschatten Verlag da. Ja, und schlafen kann man halt in Berlin sowieso. Wir haben eine unfassbare Anzahl von Hotels und Pensionen und Zeltplätzen und was weiß ich. Zum Beispiel die Bauwagenstadt Green Beats, das ist eigentlich so das für Psychonauten und Freaks, was am meisten ankommt. Am 25. und 26. Mai im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Die Karten kosten 60 Euro. Die Karte jetzt erzähl doch meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern nochmal, was kostet das Ganze und wo bekommt man Karten her? 30 Euro, das ist ein Scherz. Die Karten kosten 60 Euro. Die Karten kosten 60 Euro gegen unsere beide Tagesstelle. Wer über das Internet da nicht die Möglichkeit hat, unseren Limit kalkuliert. Und die Nummer kannst du ja unter. Wie ist die Frage gewesen? Die Karte kostet. Wo kriege ich sie her? Ja, genau. www.entheovision.de. Da ist ich freue mich am allermeisten darauf, primäre dass Vorverkaufsstelle. Also wer übers Internet natürlich da nicht die Möglichkeit hat, mein Baby da zu kaufen, kann noch anrufen. Dann die nächsten beiden Kongresse, 3 und 4, war ich nicht da aus Krankheitsgründen. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich endlich. Das klingt ja schon mal super. Worauf freust du dich denn besonders? Am freue ich mich allerdings über. Ich freue mich am allermeisten darauf, dass ich mal wieder da bin. Wir hatten uns ja der liebe Christian Rätsch und seine Frau Claudia von der Ebeling und hat mein Baby da waren. Eigentlich hatten eigentlich beide Kongresse, 3 und 4, waren Ende nicht Mai, da aus Krankheitsgründen. Sind aber jetzt bin doch ich jetzt im Lande froh, dass und haben mir gerade zugesagt, dass sie also am allermeisten freue ich mich allerdings über eine Zusage, die ich gerade eben telefonisch gekriegt habe. Ist auch für alle Besucher ein Grund, einfach zu kommen. Christian und Claudia werden nichts erzählen, sie werden dort nicht arbeiten. Ich hatte eingeladen, um einfach da zu sein. Ende Mai. Aber das reicht. Sind aber jetzt doch im Lande und haben mir gerade zugesagt. Natürlich drehen wir auch für die DEA unsere Ehrengäste da sein. Liebe Zuhörer, wir werden also da die Kamera ordentlich schwingen und alle von unseren ist auch für alle Besucher ein Grund, einfach zu kommen. Der Christian ist und Claudia werden nichts erzählen, sie werden dort nicht arbeiten. Meine Wenigkeit, also einfach da kommt zu sein. Und aber das reicht. Wir werden uns sehen. Vollkommen. Wir freuen uns. Das klingt doch super. Ich werde auch da sein und ich würde mich auch echt freuen, wenn die Zuhörer das Ganze interessiert hätten, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen auch treffe. Markus, wir sehen uns im Mai. Tschüss. Natürlich drehen wir auch für die DEA. Liebe Zuhörer, wir werden also da die Kamera ordentlich schwingen und alle von unserem Team, die ihr mal schon immer sehen wolltet, werdet ihr sehen. Der Jan ist da, der Jörn ist da, der Chris, der Lars Knacken, der Stefan, meine Wenigkeit. Also, kommt und wir werden uns sehen. Wir freuen uns. Das ist super. Ganz vielen Dank, Markus. Warte, nochmal eben einmal, die Aufnahme läuft noch. Markus, wann findet, wann und wo, Achtung, Markus, am wann und wo findet das Ganze denn statt? Am 26. Mai im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Super, ich bin auf jeden Fall auch da und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörer da sind. Wir sehen uns im Mai, Markus. Gut, so, das war jetzt chaotisch, aber das war besser als gestern. Finde ich.